Rufo steigt in seinen Deluxo, geht in den Fly-Modus und fliegt los. Oh. Er fliegt über Los Santos. Oh, oh, oh. Erstmal landet er vor dem Fazino, geht rein, dreht am Glückrad. Wahnsinn, er gewinnt den Jackpot. 2 Minuten später hat Rufus alle Bullen der Stadt am Hintern. Rufus, fickt euch ihr Bullenschweine. Ich fliege einfach weg, höher als jeder Helikopter, schneller als ein Helikopter. Später den Deluxo umlackiert. Geil.